2002, deutscher Rap ist arschgefickt. Und auf dem Schwanz, der in ihm steckt, ist groß Agro Berlin tätowiert. Rap stöhnt und es gefällt ihm. Doch die Leute, die glauben, dass sie immer für ihn da sind, wollen es nicht wahrhaben. Aber Rap stöhnt, er will mehr, er hasst euch. Er will, dass wir euch zeigen, wie sich ein dicker Schwanz im Arsch anfühlt. Er sagt, Rap ist nix für dich. Er will, dass du stirbst. Und darum sind wir hier. Du Hurensohn, jetzt gibt es Agro-Berlin. Agro-Bushido, Agro-Sido und Agro-B-Tide aus Agro-West-Berlin. Sagt nicht, dass ihr nicht schwul seid. Sagt nicht, dass es euch nicht gefällt. Agro-Berlin ist hier und übernimmt die Welt. Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin, Agro-Berlin.